Was denn? Papa. So, Lena. Und du? Was spielst du? Deine Püppis sind da drüben. Ja. Ja. Ja. Hier, guck mal. Hab ich reingetan. Spiel doch das auch nicht. Du hast doch. Willst du mit uns mal Mau spielen? Setz du dich mit deinem Tisch und spielst mit uns eine Runde Mau. Lena? Ja, da, der Stefan, ne? Unterhaltung beim Blockcast mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sitzen... Ich habe Angst. ...weihnachtlich zusammen. Ja. Denn heute ist der zweite Advent. Genau. Ihr habt den schon hinter euch. Wir haben ihn jetzt vor uns. Und wir haben erschwerte Bedingungen. Denn Stefan und ich sind heute in Mission Babysitter unterwegs. Genau. Wir sitzen in einem Kinderzimmer. Wir machen heute die Nanny. Genau, wir machen heute die Super Nanny. Wir sitzen in einem Kinderzimmer mit zwei kleinen Quälgeistern. Naja, und noch sind sie ja ganz lieb. Ja, dann mal gucken, ob wir die heute, ob wir das gebacken kriegen hier, ne? Genau. Ja, dann haben wir einmal die Lena und den Leo. Sag mal Hallo, Leo. Ach, er hat gerade einen Keks Leo im Mund. Mund frei. Er darf nämlich mit vollem Mund nicht reden, ne? Sehr gut. Ja, Advent. Genau, ich habe dich ja mit einer Aufgabe... Wo ist denn dein Adventskranz? Ja, das ist ja hier ein Kinderzimmer. Können wir ja wohl schlecht mit dem Adventskranz unterwegs sein. Ja, stimmt. Offenes Feuer wäre hier ein bisschen blöd. Hätten wir mal Action im Podcast. Nee, ich hatte dich ja mit einer Aufgabe im Vorhinein betraut, ne? Ach so? Und, Julia hat es eigentlich auch interessiert, aber die ist leider nicht da. Ja, toll. Wo kommt denn der Advent her oder was steckt dahinter? Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Also das, ich könnte jetzt weit ausholen, während hier jetzt gerade Ärger auf dem Kaffeetisch ist. Alles gut. Und zwar der Advent. Der Advent. Warum feiern wir Advent? Also im allerersten Ursprung entsprach das Ganze dem Beginn des christlichen Jahreskreises mit der Vorbereitung auf Weihnachten. Also im Prinzip ist es ja heute auch so, ne? Ist die Vorweihnachtszeit. Und aus dem Griechischen kommend heißt es nichts anderes als die Ankunft, die Anwesenheit oder der Besuch eines Amtsträgers. Advent oder was ist das Wort Advent? Ja, daher ist es abgeleitet sozusagen die Wortbedeutung. Ne? Und also Amtsträger ist besonders Könige oder Kaiser, aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel. Mhm. Und ursprünglich war die Adventszeit die Fastenzeit, also quasi 40 Tage ohne Samstage und Sonntage. Die Fastenzeit 40 Tage der alten Kirche und zwar vom 11.11. bis 6.1. Und der 6.1. ist ja das Erscheinungsfest sozusagen. Heute Heilige Drei Könige. Ne? Das heißt, wir machen, was wir jetzt gerade machen, wir machen völlig falsch. Eigentlich müssen wir uns das Essen wegnehmen. Nein. Auf das 7. Jahrhundert geht letztendlich die Adventszeit zurück. Und Papst Gregor, dem haben wir es zu verdanken, oder Papst Gregor dem Großen, der legte nämlich die Zeit des Advents auf 4 Sonntage fest. Also so, wie wir sie heute noch haben. Und symbolisch gesehen steht die Adventszeit oder der Advent für 4000 Jahre, welche die Menschen nach kirchlicher Geschichtsschreibung auf den Erlöser warten mussten. Das war jetzt ganz schön viel Input. Ja, also ich muss auch sagen, ich musste mir das doch mehrmals durchlesen, weil das doch sehr viel Fakten sind. Ne? Und rechtsverbindlich geregelt wurde das Ganze 1570 durch Papst Pius, dem V. Der sagte mir sogar noch was. Aus dem Geschichtsunterricht. Ja, und wenn du willst, René, kann ich gerne nochmal auf die Kirche eingehen. Und zwar gibt es ja da katholische und evangelische und die orthodoxe. In der katholischen und evangelischen Kirche ist der Advent der Beginn eines neuen Kirchenjahres. Aha. Und die Adventszeit endet am Heiligen Abend. Und dabei hat jeder Adventssonntag eine eigene Bedeutung. Der erste Advent erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der zweite hat die erhoffte Wiederkunft des Herrn zum Thema. Das wäre dann heute. Genau. Der dritte erinnert an Johannes, den Täufer, als Vorläufer Jesu Christi. Und am vierten Adventssonntag, in Bezug auf den Gottesdienst, steht der Lobgesang der Maria sozusagen als Hauptthema im Mittelpunkt. Mhm. Und bei der orthodoxen Kirche ist es ein bisschen anders. Da beginnt nämlich das neue Kirchenjahr schon am 1. September. Und bei der orthodoxen Kirche ist die Adventszeit auch noch 6 Wochen, auch heutzutage anscheinend, mit je 3 Wochen leichtem und mittelschwerem Fasten. Also mit oder ohne Fisch, sozusagen. Also Essen spielt, deswegen wahrscheinlich auch dieses kräftige Essen an Weihnachten. Möglicherweise, ja. Um dann die Zeit, die man ohne Essen überbrückt hat, wieder nachzuholen, genau. Ja. Und noch interessante Sachen zur Tradition. Leo, hast du eigentlich einen Adventskalender? Ja, er nickt, weil er hat noch den Mund voll Kekse und Schokolade. Und du hast hier noch Kekse. Seit 1908 gibt es nämlich Adventskalender, besonders für Kinder. Und seit 1920 sogar mit zu öffnenden Türen. Hast du gehört, Leo, seit 1920 gibt es Kalender, die Türen haben. Hast du ja Glück, dass du jetzt lebst und nicht vorher. Da hätte man nichts mit öffnen, ne? Nee, es gibt heute auch noch so Bildkalender, ne? Oder? Nee, ohne Türchen. Aber ich denke, da wird es einfach nur ein Kalender gewesen sein, der ging vom 1. bis zum 24. Achso, ja, das kommt jetzt. Es gibt auch noch eine Unterscheidung. Heute natürlich 1. bis 24.12. Wir haben noch so einen Kalender ohne Tür. Wir haben ihn ohne Tür? Ja. Wo denn? Mit diesen Tieren zum Einrollen. Mit Tieren zum Einrollen? Wo denn? Mit Tieren zum Ein... Ach so, nein. Das ist ein anderes Jahreskalender. Ach so. Ja, also man unterscheidet 2 Adventskalender. Also wie gesagt, einmal den klassischen, wie wir ihn kennen, 1. bis 24.12. Aber es gibt auch noch welche vom 1. Advent bis Weihnachten. Sprich, der 1. Advent ist ja jedes Jahr ein anderer. Im Dezember. Genau, ne, ist der 1. Advent außerhalb des Dezembers? Stimmt doch, Der 1. Advent war außerhalb des Dezembers. Es gibt wohl sogar länger. Immer ein Novembertag, wo der frühestmögliche Advent ist sozusagen. Aha. Und der ist dann sozusagen der erste Tag auf diesem Kalender. Und Traditionen, oder nee, der Adventskranz. Warum haben wir eigentlich einen Adventskranz? Das frage ich mich allerdings auch mal wieder. Letztendlich soll das Licht des Adventskranzes, oder das ist wohl, damit ist das Licht symbolisiert, das Christus in die Welt gebracht hat. Mhm. Daher die Kerzen sozusagen. Oder alles sehr religiös. Genau, und so bekannte Bräuche sind ja klar, Weihnachtsgebäck, Adventslieder, ja. Singt man ja. Und wusstest du eigentlich, dass es Bestrebungen in der Kirche gibt, den Adventssonntagen mehr Bedeutung zuzukommen? Inwiefern? Sozusagen in Richtung Antikommerzialisierung. Also es... Aber dann hätte ich fast die Vermutung oder Befürchtung, dass die Bedeutung sinkt. Weil ich glaube, durch den Kommerz sind ja bestimmte Feierlichkeiten erst zur Bedeutung gekommen. Ja. Ich sage nur Halloween. Da war wohl das Beispiel mit dem Berliner Einzelhandel. Weil der Berliner Einzelhandel darf ja an Adventssonntagen öffnen, ne? Ja. Zum Beispiel war ich heute bei uns jetzt auch... War ich heute auch einkaufen, ganz normal. Hab meinen Wocheneinkauf gemacht und das war knüppeldicke voll. Ja. Und dahin gehen wohl die Bestrebungen, dass sowas nicht mehr sein soll, ne? Also da hat wohl auch irgendwie, gab es da wohl auch schon Versuche, das zu unterbinden, aber bis jetzt ist da nichts Erfolgreiches rausgekommen. Ja, und dann gibt es noch eine Konfession, die nennt sich Adventisten. Ja, hast du schon gehört. Echt? Ich noch nicht. Und das hat aber nichts mit dem Advent zu tun. Genau. Also da besteht kein Bezug. Ne? Genau. Und die ganzen Infos, die wir jetzt gehört haben, die verlinkt man natürlich nochmal, weil die haben wir alle aus Wikipedia. Wobei die so als Hörstück besser zu verarbeiten sind, als wenn man sich selber durchlesen muss. Ja, wobei ich glaube, es ist teilweise auch schwer, sich einzubringen. Ja. Möchtest du einen Keks haben, Leo? Ja. Was denn dann? Doch, so einen komischen. Für den großen hier? Ja. Den hier? Ja. Okay. Ja. Ist sehr, sehr interessant, aber man merkt schon, dass ziemlich viel. Man hat trotzdem keinen Bezug irgendwie so richtig zu, dadurch, dass man halt nicht gläubig ist. Also kurz und knapp kann man sagen, warum machen wir die Adventszeit? Tradition. Ich glaube, das ist mehr Tradition. Inwiefern Adventszeit? Was machst du jetzt anders, nur weil Advent ist? Also wir haben es weihnachtlich geschmückt, wir hören Weihnachtsmusik. Ich finde, man bringt sich zu Weihnachten mehr in Stimmung. Ja gut, man macht seine Lichterkette ans Fenster. Im Frühling, was macht man im Frühling? Bringt man sich irgendwie in Frühlingsstimmung? Eigentlich nicht wirklich. Oder im Herbst, ne, dass man irgendwie sich die Wohnung mit Laub auslegt oder so. Also ich finde, Weihnachten ist schon irgendwie so ein Highlight am Ende des Jahres. Was traditionsgebundenerweise halt eben mit so einen Geschichten. Ja, so die Schmückerei und so. Klassischer Adventskaffee bei der Familie oder so. Ich finde es schön, das ist ein schöner Jahresabschluss, auch wenn bei uns ja Weihnachten immer ein bisschen anders aussieht. Ja, na gut, man darf ja, ich denke mal, wenn man jetzt so Kinder hat, dann ist es wahrscheinlich noch mehr ausgeprägt, ne? Nee, ich meine eigentlich mehr, du siehst ja jetzt, wir haben den zweiten Advent, Julia ist nicht da. Und Julia wird auch am dritten Advent nicht da sein. Macht sich wohl aus dem Advent. Nee, es ist halt die Arbeit, ne? Es ist eben Saisonsgeschäft und da ist eben die Arbeit. Deswegen ist unsere Vorweihnachtszeit immer ein bisschen stressig. Komprimierter. Ne? Stressig nicht, man komprimiert das halt auf Tage, wo man es dann aber auch mehr genießt. Ja. Ja, sehr schön. Da haben wir jetzt eine Menge über Weihnachten erfahren. Oh, das sage ich dir. Wobei ich auch gehört habe, dass viele sich, gerade viele Erwachsene, aus Weihnachten gar nicht mehr so viel machen. Die sich halt auch gegenseitig nichts schenken und so. Und du bist ja auch so ein kleiner Weihnachtsmuffel. Ja, du hast ja einen schönen Beitrag über Nikolaus geschrieben. Ja, genau, das ist ja, das ist ähnlich. Finde ich ein bisschen schade. Das Argument ist ja immer, der Kommerzialisierung entgegenzuwirken. Ich bin auch nicht ein Freund, der viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum unbedingt haben muss. Hm. Aber gerade wenn man Kinder hat, dann kommt es irgendwie durch die Familie auch automatisch. Ja, letztendlich ist es ja, wie du schon sagst, so der auch der Druck irgendwie, man braucht jetzt Geschenke oder so. Und ja, aber es ist nicht okay. Also mir ist halt fehlen Tradition. Da ehrlich gesagt die Ideen. Weil, ist halt Tradition. Also mir geht's so, wenn ich was brauche, dann kaufe ich mir das ganze Jahr über, dann brauche ich ja nicht auf Weihnachten warten. Ja, das ist halt so eine Geschichte, das stimmt. Kaufst du dir alles, was du brauchst? Ja, es ist doch jetzt immer so, wenn man jetzt irgendein Ereignis ist, so Geburtstag, Weihnachten, da fällt einem sowieso nichts ein. Also ich habe einen Wunschzettel, der ist so lang. Und wenn ich mir das alles kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich wunschlos verarmen. Ja, ich bin so auch glücklich. Ja. Aber mit Wünschen. Ich bin halt mit Wünschen glücklich. Ja. Na gut, du hast immer Sachen, wenn jemand fragt, weißt du sofort, das und das könntest du noch brauchen. Genau. Ja, übrigens, wir haben Glück, dass wir heute die Aufnahme machen können. Mir ist heute Vormittag ein Malheur passiert. Ein kleines Malheur, ja doch, weiß ich nicht. Nimm dir erstmal was zu kaufen. Eine Schokolade, hier sind Oblaten, hier sind Kekse. Mach's aber so, dass Lena es nicht sieht. Aber sie ist glücklich, solange die Mund voll hat, ist sie glücklich. No. Ja, ich hatte Lena hochgehoben und auf einmal durchzog mich ein stechender Schmerz im Rücken. Oh. Und ich musste Lena sofort absetzen und hatte dann Schwierigkeiten sogar einzuatmen. Hexenschuss. Ja. Ich weiß nicht, also es war ganz grausam. Es gab nur eine Haltung, in der ich keine Schmerzen hatte. Und ich war halt mit beiden Kindern hier alleine. Hm. Ja. Was hast du denn gemacht? Ich habe mir ganz heißes Wasser eingelassen, um eine mögliche Blockade zu lösen. Und jetzt geht es schon ein bisschen besser. Und da merkt man echt, wie alt man wird. Ja, du bist ja schon ein bisschen älter als ich. Ja, das stimmt. Das kommt auch bald auf dich zu. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Nee, Lena, wir sind fertig mit Essen. Weil nachher siehst du aus wie eine kleine Pummelfee. Ja. Dann bist du die Konkurrenz für Cindy aus Marzahn. Ich sitze übrigens auf einer rosa Couch. Was sagst du denn dazu? Ist nicht gerade die beste Sitzhaltung. Ja, wir sitzen ja alle so in ich komme mir so wie in Puppenstuben mäßig vor. So Stefan, in Halbstelle sitzt hier auf so einem winzigen Stuhl. Ja. Man sieht den Stuhl gar nicht. Unter Stefans breiten Hintern, wollte ich gerade sagen. Ja, wir sitzen an einem kleinen Kindertisch. Und die Lena, die sieht in Stefan einen potenziellen Kontakt zum Gebäckteller. Die streichen Stefan immer so an. Ja, genau, also so viel zu dem Zwischenfall, der uns fast dazu gebracht hätte, dass ich hier die Sendung alleine gemacht, mein Gott. Auf der rosa Couch liegend hätte mit dir aufzunehmen. Es hätte lustig ausgesehen, glaube ich. Ja, davon hätte leider der Zuhörer nicht viel gehabt. Leo, wenn du fertig bist mit Essen, kannst du jetzt spielen. Du kannst ja mal den LKW basteln. Oh nee. Wie nee? Ja, also wir sind ja in Leos Kinderzimmer. Ein sehr großes Zimmer mit sehr viel Spielemöglichkeiten. Ja. Der Lieblingsraum. Der Lieblingsraum? Von mir. Ah, von dir. Weil der hier auch viel zum Spielen hat. Also wenn ich nach Hause komme von Arbeit, dann bin ich nicht so der Spielekönig. Jetzt stopf sie nicht voll. Warum? Dann guck sie dir nochmal an. Sie hat schon so ganz dicke Backen. Ja. Leo, du bist fertig, ja? Ja. Okay. Was möchtest du denn spielen? Weiß ich nicht. Fragst du Stefan, vielleicht spielt er irgendwas mit dir. Mensch, ärgere dich nicht oder so. Oder Mau Mau. Hol die Mau Mau Karten, dann spielen wir eine Runde Mau Mau. Was denn? Ja, Stefan, was gibt es denn noch so zu berichten aus der letzten Woche? Hast du irgendwelche... Aus der letzten Woche noch? Hast du noch irgendwas? Nee. Naja, wir könnten... Wir hatten noch zwei Meldungen gefunden. Weiß nicht, ob wir die jetzt irgendwie... Achso, vielleicht können wir erstmal aufs Feedback. Haben wir Feedback? Ja, per Mail gekriegt. Ach so. Was ich nicht ganz verstanden habe, was du mir jetzt, da wir uns ja mal sehen... Der Axel. Kann. Genau, also Axel hat sich sehr positiv geäußert über die Entwicklung unserer Absolut. Inhalte. Sowohl technisch als auch... Na, inhaltlich, ja, gut. Oh, Leo macht dein Sofa kaputt. Nee, er nimmt es auseinander. Willst du dich hinlegen? Ja, er fand es dann so okay, aber er hatte eine gesagt, Anmerkung hatte er gehabt. Genau, dass sich im Vokabular wohl irgendwas aufgefallen ist. Was war denn? Gewesen. War gewesen, sagst du wohl öfter. Eben hast du schon wieder gesagt. Ja, weil ich es genannt habe. Nee, aber war, mir ist es gar nicht bewusst. Also weiß mich mal drauf hin, wenn es wieder vorkommt, weil... Was ist denn, also wahr gewesen gibt es nicht, diese Konstellation oder was? Also ich glaube, das gibt's, aber das soll man wohl nicht so verwenden, habe ich. Nein, wir werden darauf achten, du sagst mir Bescheid auf jeden Fall. Hm? Ich wusste gar nicht, dass ich es sage. Ich habe jetzt auch keine alten Sendungen angehört. Wahr gewesen. Ja, aber das war es dann auch schon gewesen. Meint er sowas vielleicht? Ja. Keine Ahnung, wir werden mal drauf achten. Wir werden mal drauf achten, genau. Na, und dann mal sehen, ob du es öfter nochmal sagst. Ja, was hast du für Sachen gefunden letzte Woche? Erzähl mal. Na, wir hatten eine neue gesetzliche Regelung ab 2009, was analoge Schnurlostelefone betrifft, zum Beispiel. Stimmt. Und zwar, ab nächsten Jahr Schnurlostelefone der Standards CT1 Plus und CT2 nicht mehr zugelassen. Aha. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause ein Schnurlostelefon hast, dass diesen Standard unterstützt. Das sind die DECT-Dinger, ne? DECT. Nein, DECT sind. Also was ist anders? Das sind digitale Schnurlostelefone. So. Und die sind weiterhin zugelassen. Und der Hintergrund dieser Sache, dass diese EU-weit jetzt neu ausgeschrieben wurden und die Frequenzbereiche für diese Standards werden jetzt für Mobilfunk und Funkanwendungen kleinere Reichweiten genutzt. Siehst du, und da, das geht glaube ich in dieselbe Richtung, wie was ich gehört habe, dass Funkmikrofone nicht mehr zulässig sind ab 2000. Vielleicht werden die in denselben Standard. Denke ich auch, dass es, aber da war auch, dass das noch nicht beschlossen war irgendwie, weil davon betroffen sind Fernsehsender, Theater, Sportveranstaltungen, alles was mit Funkmikrofonen, weil die Frequenzen knapp werden. Möglicherweise, ja. Ja, und deswegen wird ein bisschen Platz geschafft. Finde ich natürlich blöd, dass jetzt im Nachhinein irgendwie, weißt du hast ein Telefon gekauft, was auf dieser Funkbasis legal funktioniert, und jetzt im Nachhinein wird es abgeschafft und dann erzählt es mal, weiß nicht, ein 50-jährigen Pärchen, was so ein altes Telefon hat, was auf dieser Technologie arbeitet. Mhm. Da fahren die bestimmt mit Peilsendern durch die Gegend. Naja, das nicht, aber... Es ist wohl so, wenn es jetzt Funkstörungen gemeldet werden sollten, wenn einer ein Problem hat mit seinen Funkanwendungen, dann geht die Bundesnetzagentur der Sache nach. Und sollte man dann rauskriegen, dass du mit deinem Telefon der Störenfried bist, dann drohen dir ordentliche Bußgelder. Ich muss mal kurz hier für Ordnung sorgen. Kleiner Moment. Hier, guck mal bitte nicht so doll herum. Oh, okay. das war, also, ja, werden wir sehen, was da auf uns zukommt. Ich glaube, die sind die wenigsten von betroffen, ne? Na, das glaube ich nicht mal. Also, ich muss mal gucken, was ich für ein Telefon habe, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich kein Telefon mit DECT-Standard. Ach so, na, dann viel ist ja dann auch nicht mehr möglich. Nein, glaube ich auch. Also kontrolliert mal, womit ihr immer telefoniert. Noch ist Weihnachten die Chance. Bei eurem Mobiltelefon braucht ihr euch keine Gedanken machen, die haben damit gar nichts zu tun. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Ich habe, was mir noch aufgefallen ist die letzte Woche, ist, dass wenn ich in der U-Bahn sitze, obwohl ich würde sagen, wir spielen erstmal einen Song und dann kommen die U-Bahn-Stories nach unserer kleinen Musikpause. Gut, und da haben wir einen richtig geilen Song rausgesucht. Ha? Eine harte, rockige Version eines Weihnachtsliedes. Und die spielen wir auch komplett aus. Ich bin davon nicht überzeugt. Und zwar haben wir hier aus dem PodSafe Music Network die Band Monster Ballads Xmas Und der Song heißt Skid Row's Jingle Bells. Und ja, da hören wir mal, hör mal in die ersten Sekunden rein. Gottes Willen. Ja, ganz schön hart, ne? Also, ach, du Kacke. Ist vielleicht nicht so angebracht für Weihnachten. Ja. Das ist ein Kinderzimmer. Kacke bleibt bitte auf. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Lass uns mal die etwas ruhigere Variante eines Weihnachtsliedes spielen. Genau. Lehnt euch zurück und genießt die Weihnachtsmusik von Andy Buscemi. Und Santa is Coming to Town. Ein sehr bekanntes Weihnachtslied. Und entspannt euch. So, und ich werde jetzt hier mal für Ruhe sorgen. Super Nanny-mäßig, ja? Genau. Dann, wir hören uns gleich wieder. Ich bin noch in meiner Beobachtungsphase. Ja, es geht. Also es war schon schlimmer gewesen. Ups. Und wir spielen jetzt eine Runde Mormor mit Leo. Genau. Lena, die kramt in den Kisten. Ja, ich wollte ein paar BVG-Stocks erzählen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also wenn ich in der U-Bahn morgen sitze, man sieht ja sehr viele Leute und erlebt ja die kuriosesten Sachen. Ja. Ja, und letzte Woche ist mir wieder mal so aufgefallen, dass junge Mädchen dazu neigen, sich die Augenbrauen komplett abzurasieren und dann neue ranzumachen. Nein, die sind, also sind die echt gezupft. Da zuckt man sie ja zu Tode. Die haben entweder, ich habe schon Mädels gesehen, die haben gar keine Augenbrauen mehr und malen sich dann mit einem Stift Augenbrauen an. Ach so, da sollte man mal den Mädels oder die Mädels mal fragen, warum man eigentlich Augenbrauen hat. Vielleicht verstehen sie dann, warum man die nicht abmachen soll. Willst du kurz erklären, warum man Augenbrauen hat? Na, warum hat man sie? Ich weiß es. Das ist auf jeden Fall zum irgendeinen Schutz. Genau, wenn man schwitzt. Genau. Läuft das Wasser damit in die Haare ins Auge läuft. Und wird in den Haaren abgeführt über die Nase und läuft an der Nase an seit runter und nicht in die Augen rein. Die Wimpern sind jetzt mal nochmal zusätzlicher Schutz. Ja. Und dann weiß man auch, warum man an dem Ohr meist vor dem Ohrloch so einen kleinen Zapfen hat. Das ist damit auch dabei, dass dir kein Wasser ins Ohr reinläuft. Mhm. Ne? Wenn du an der Seite unterspitzt, läuft es dann auch am Ohrloch vorbei. Achso, Leo hat schon ausgeteilt. Ja, wie spielen wir? Wie viel muss man ziehen bei 7? 2. 2 ziehen. Ich fange an. Ja, ich muss aussetzen. Papa muss aussetzen. Ja, auf jeden Fall, ja. Mit dem J darf man überall rauflegen. Mhm. Es ist ja so, mit den Augenbrauen, dass ich es halt deswegen komisch finde, weil es sieht grausam aus, wenn ich mir jetzt vorstelle. Also liebe Mädels, wenn ihr euch die Augenbrauen rasiert, denkt einfach nochmal drüber nach, ob es Sinn macht. Weil, stell dir mal vor, du wirst morgens neben einem Mädel wach, was ungeschminkt ist und keine Augenbrauen hat. Ich würde doch den tiefsten Schreck bekommen. Komm mal mit Herz weiter. Leo, hast du... Ja, Leo wünscht sich Herz. Was wünschst du dir, Herz? Herz. Dann setzt Stefan aus. Ja, aber... jetzt stell mal vor, wir Männer würden das nachmachen. Wer ist jetzt dran, ne? Du, wir rasieren uns und malen uns dann einen Bart an. Wäre auch lustig. Das wäre nochmal ein... Das wäre aber zumindest vergleichbar. Ne? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum junge Frauen das machen. Stefan zieht 4. Nee, der Leo zieht 6. Oh, ja. Nee, ist also mit den Augenbrauen schon eine komische Sache. Warte mal. Na gut. Stefan, was erlebst du da U-Bahn so? Hast du da irgendwelche Ausschläge? Ich fahre selten U-Bahn. Ach, du fährst ja nicht mal U-Bahn. Ich bin neulich mal U-Bahn gefahren. Ziemlich spät abends. Und naja, da waren doch sehr viele Leute in der U-Bahn. voll abends in Berlin, die U-Bahn. Ne? Und viele nicht mehr im nüchternen Zustand, würde ich sagen. Das sehe ich aber auch immer schon nach Feierabend, dass die ersten mit Bierflasche fahren. Genau. So, und da kam einer rein mit so von einer großen Fastfood-Kette mit so einem Becher mit Kaffee und hat den erstmal verschüttet. Echt? Das ist... Naja. Gut, Kaffee geht ja noch, der klebt ja nicht nach Bier oder so, wie bei Bier, dann ist ja noch ewiger. Dann stinkt es ja auch bei Bier und riecht's. Aber so, nee. Ist schon echt, also wenn man mit den Öffentlichen fährt, gerade abends, dann erlebt man, glaube ich, ganz schön viel. Oh. Und als ich neulich am Alexanderplatz an der Rolltreppe vorbeigelaufen bin, habe ich einen gesehen, da lief irgendwas schon aus dem Mund und dann habe ich zurückgeguckt und dann kann man sich ja denken, wie die Rolltreppe aussah. Ja, okay, das ist schon manchmal ziemlich eklig. Ja. Ja, nee, siehst du, ich hatte neulich auch noch einen lustigen Anblick in der U-Bahn. Ja, du bist dran. Da war ein junger Mann, der war sehr, sehr kräftig gewesen. Und der holte dann, also sah aus wie ein Bodybuilder, der holte dann sein Nintendo DS aus der Tasche. Wie süß. Und rat mal, welche Farbe? Rosa. So nee, rosa nicht, rot. Ach, rot. Es war rot. Aber es sah schon sehr, sehr zum Kriegen. Die Mädchen-Edition. Die Mädchen-Edition quasi. Ja. Ja, hast du sonst noch irgendwas Interessantes, was du uns mitteilen möchtest? Leo schummelt hier. Ja, nicht wirklich. Ich wünsche mir jetzt erstmal Peak. Peak? Na gut. Und dann? Wie sieht's aus im Fernsehen? Dann kann Papa erstmal eine Runde aussetzen. Gibt's da irgendwas Interessantes die nächsten Wochen, Tage? Big Brother geht wieder los, habe ich gehört. Ja. Für alle, die es nicht interessiert. Big Brother wieder 24 Stunden live bei Premiere, natürlich. Dann Dschungelcamp. Für 20 Euro. Ja, das ist ja mal ein Schnäppchen. Ja. Hat mal 15 gekostet. Aber es soll jetzt nicht heißen, dass ich das abonniere. Du kennst dich damit sehr gut aus. Weißt du, was ich glaube? Nein. Dass es so eine Art Zeitreise auch ist, weil jetzt kommt Big Brother wieder, es kommt das Dschungelcamp wieder. Es ist irgendwie alles. Mama. Stefan hat gewonnen, obwohl er mindestens 3 Runden nicht gemerkt hat, dass er nicht mitgespielt hat. Ja. Jetzt ist Leo dran. Jetzt muss Leo den Papa besiegen. Ja, ist noch wie das Fernsehprogramm. Es wiederholt sich jedes Jahr. Ja. Stimmt, das Dschungelcamp geht los. Deutschland sucht den Superstar geht wieder los. Auch. Popstars ist vorbei in Kürze. Ja. Und ja, dann geht es ja wieder los und dieselben Sendungen kommen wieder. Ja. Was sagt die Uhr? Meine Uhr? ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Weil wir wollen auch diesmal nicht übergebührend die Sendung in die Länge ziehen. Genau, das war zum Beispiel von Axel auch noch ein Punkt. Ja. Wenn wir zu lang machen, dann reicht es nicht für eine Pause. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Hat man nicht eine Stunde Pause? Nein, also ich habe auch nur eine halbe Stunde. Ich wünsche mir Kreuz. Ja, damit ist ja unsere Sendung mal ein bisschen zu lang. Wir hatten ja mal angepeilt, die 20 Minuten. Ausgedrückt, du kannst mal ziehen. So, Leo zieht mich ja gerade über den Tisch. Genau. Gucken mal, wie der Leo jetzt den Papa besiegt. Nee, da, wir wollten ja eigentlich die 20 Minuten anpeilen, ja. Weil das ist ja so in Deutschland die Zeit von der Arbeit nach Hause und umgekehrt. Aber es ist einfach zu kurz, also man kriegt ja auch nichts unter. Ne? Ja, es ergibt sich auch manchmal, dass man länger braucht. Kommt man ja ins Gespräch und dann... Ja. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng, Leo zieht... Müssen wir mal so, Lena hat in der Zwischenzeit das Keyboard hier vorgeholt, aber sie würden scheinbar nichts vorspielen. Ja, hier muss ich aufpassen, sie isst alles, was sie in die Finger bekommt. Ja. Nee, Stefan, dann... Fehlen nur noch die Kontaktmöglichkeiten. Die Kontaktmöglichkeiten. Du hast die ja wie immer auf deinem Zettel. So ist es. Ich bin ja schon fertig, ich habe ja gewonnen. Haben wir eigentlich dieses Jahr noch Zeit für einen Jahresrückblick? Oh, werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Nicht? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, dann müssen wir einen Blick mal halt am Anfang des Jahres einfach mal zurück. Dann ist es jetzt auch die letzte Folge vor Weihnachten. Richtig. Das heißt, man hat gar keine Möglichkeit mehr, uns Weihnachtsgrüße zu schicken. Nein, man kann es ja auch... Muss man wohl Neujahrsgrüße draus machen. Ja, wann sind wir nächstes Mal da? Am Weihnachtsfeiertag. Ja, am 25. Ja, genau. Wir? Am 25. Ja. Gut. Da kann man durchaus noch Weihnachtsgrüße bestellen. Das wird ja mit dem Aufzeichnen dann auch ein bisschen eng, aber das kriegen wir, glaube ich, gebacken, dass ihr am 25. eine Folge habt, die ihr mit eurer Familie zusammen machen könnt. Du kannst gleich nochmal zwei ziehen. Ja, nee, dann schickt uns Neujahrsgrüße einfach, wenn ihr Neujahrsgrüße habt. Zum Beispiel. Und die wir hier senden sollen. Und Stefan sagt jetzt mal die Kontaktmöglichkeiten. Genau, wenn ihr euch an uns wenden wollt, könnt ihr das per E-Mail machen, und zwar an blog@uber.de. Du kannst vier ziehen. Und ansonsten könnt ihr auch das Kontaktformular im Blog nutzen, beziehungsweise die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Und bevor Leo jetzt gleich gewinnt, könnt ihr auch anrufen, und zwar unter der Telefonnummer Berlin 030 202 36803. Ja, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. So sieht's aus. Und dann ohne Kindergeräusche. Dann geht's wieder ganz entspannt zur Sache. Ich wünsche mir Karo. Dann musst du jetzt aussetzen und hier, bitte. Mama! Ah, okay, ich habe verloren. Aber ich habe verloren. Ja, dann nächste Woche ohne Kindergeräusche im Hintergrund. Ja. Wir werden jetzt mal die Seile, die ich schon bereitgelegt habe, nutzen. Die Seile. Und die Kinder hier an die Heizung binden. Und ja, ich habe noch ein Paketklebeband mit. Ja, sehr gut, wie ich dir aufgetragen habe. Und dann, Leo, gleich geht's los, ne? Leo freut sich nämlich schon. Auf welchem Stuhl sollen wir dich festbinden? Auf. Stell dich schon mal in die Heizung. Genau. Und dann machen wir uns noch einen ruhigen Nachmittag, einen ruhigen Adventssonntag. Euch wünschen wir jetzt schon mal einen schönen 3. Advent. Genau, weil der ist ja schon die nächsten Tage wieder. In 3. Oder ist schon vorbei. Kommt drauf an, wann ihr mal hört. Ja, dann ihr habt's in der Hand. Haltet die Ohren steif. Einen schönen Heiligabend wünschen wir euch schon mal. Schöne Weihnachten, genau. Und wir hören uns dann an den Feiertagen wieder. Und ja, bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. Leo, willst du auch Tschüss sagen? Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Nochmal spielen. Du verteilst, Papa. Der Verlierer darf verteilen. Und der Gewinner darf anfangen. Achtung, Gewinnspiel. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir legen einem von euch das neue Black Stories Brettspiel aus dem Moses Verlag unter dem Weihnachtsbaum. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure morbide, aber weihnachtliche Black Story. Baut in eure Geschichte eine Socke, ein Reh und einen Kamin ein. Die Gewinnerstory wird im Dezember-Podcast gespielt und der Sieger erhält rechtzeitig vor Weihnachten das neue Brettspiel der Black Stories. Sendet eure Geschichte per E-Mail an blog@juba.de oder an den Moses Verlag. Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2008. Also nicht vergessen, eine Socke, ein Reh und ein Kamin. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.